Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Waking up alone is something I've been getting used to. It's been a while since I could call you mine. I tell all my friends that I've been happier without you. But I still think about you all the time. Falling out. Call on me, darling. Girl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Mucha mente, pásalo con aguardiente y que vean lo bueno que se siente. Y ella tiene un culo grande pero natural. Ella dice que lo heredó de su mamá. Y yo se lo creo, porque por lo que veo rompe el disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance, aunque sé que ella no cree en romance, baby. Porque por lo que veo rompe el disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance, aunque sé que ya no can romance, baby. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? I should've stayed at home, 'cause now there

Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Beauty's deceiving. Radio-Kiepenkerl gibt es nicht nur für die Ohren. Uns gibt es auch zum Angucken und Lesen. Radio-Kiepenkerl in den sozialen Netzwerken. Facebook, Twitter und Instagram. Folgen Sie uns. Alle Infos zu den sozialen Netzwerken und Radio-Kiepenkerl gibt's online. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Radio-Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. We'll be right back.

90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Tankstellen oder Krankenhaus, wir halten euch wach. Radio Kiepenkerl, der beste Mix.